Übrigens, eine Überraschung haben wir noch, sagt Wolfgang Haag. Wir haben nämlich ein wenig in das Genom geschaut. In das der Schamanin? Nein, des Kindes. Alle verstummen. Vorweg. Die Aussagen sind aufgrund der schmalen Datenbasis des Shotgun-Verfahrens noch mit einem Unsicherheitsfaktor behaftet. Aber einiges können wir schon sagen, erklärt Haag. Zunächst einmal, das Genom des Kindes passt sehr gut in den Kontext. Es trägt, wie die Schamanen, die Charakteristika der westlichen Jäger und Sammler des Mesolithikums. Es handelt sich also um kein Kind aus einer anderen Region Europas oder einer anderen Zeit. Die beiden passen zusammen. Das Kind hatte ebenfalls eine dunkle Haut, dunkle Haare und helle, wohlblaue Augen. Auch eine Geschlechtsbestimmung konnten wir bereits durchführen, erklärt Haag. Wir haben uns angesehen, wie sich die vorhandenen DNA-Fragmente auf die Geschlechtschromosomen, auf das X- und das Y-Chromosom, verteilen. Wenn keines davon auf das Y-Chromosom passen würde, haben wir ein Mädchen. Na, was glaubt ihr? Ein Mädchen? Nein. Das Kind ist männlich, lacht Haag. Glückwunsch, es ist ein Junge. Die Freude ist groß, nicht wegen des Jungen. Endlich haben wir etwas wirklich Neues über den Säugling erfahren. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, wenigstens ein Stück seiner Identität aufklären zu können. Ein Junge, scherzen wir. Da können wir uns gleich ans Nachfolgebuch machen, der Sohn der Schamanin. Langsam, sagt Wolfgang Haag. Wir haben auch eine erste Verwandtschaftsanalyse laufen lassen. Da wir das komplette Genom der Schamanin besitzen, müsste das des Jungen tendenziell zur Hälfte mit dem ihren übereinstimmen. Und? Das tut es nicht. Das heißt, der Junge ist nicht ihr Sohn.